Zur Teilnahme am 19. Kim-Il-Sung-Festival trafen die Delegation der mongolischen Kim Jong-il-Gesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Su Sodbatash, der Direktor des chinesischen Illustrierten Verlages, der Maler Wang Wuji, und seine Begleitung, der Generaldirektor der Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Jian Yuan in Dandong, China, Li Chanchu, und seine Begleitung, und der ehemalige Prorektor der Hochschule für Wissenschaft und Technik Yanbian, China, Qi Longhao, und seine Begleitung, am 11. April mit Maschine und Zug in Pyongyang ein.